Cocktail für zwei. Radio-Krimi-Reihe von Michael Koser. Heute Tango Berlin. Als das Jahr 1920 sich dem Ende zuneigte, als die Tage kürzer und kälter, die Nächte länger und heißer wurden, schüttelte ganz Berlin sich im Schimmelfieber. Ganz Berlin? Nein. Im vornehmen Hotel Kaiserhof trotzte das Orchester dem Zeitgeist und spielte weiterhin Tango. Zur Freude eines erlesenen Publikums. Es war Hochsaison, Sonntag, der 10. Oktober 1920, mitten in der Nacht. Eben habe ich etwas Hochinteressantes gehört, Freund Felix. Von wem, teuerste Cora? Von dem kleinen gravonischen Botschaftsattaché, mit dem ich gerade getanzt habe. Der mit den breiten Schultern und den schönen schwarzen Haaren. Und dem Hohlraum darunter. Mag sein. Aber die Fassade ist imposant, das müssen Sie zugeben. Was haben Sie denn nun gehört von diesem gravonischen Apoll, teuerste Cora? Das elegante Paar tanzte den Tango nachlässig, fast ein wenig gelangweilt. Und doch so, als habe es den lasziven Rhythmus im Blut. Jeder kannte sie, Dolores Maria Alcantara de Vargas. Jung, lebenslustig und reich. Die Besitzerin unermesslicher Rinderherden in den Pampas von Uruguay. Er dagegen gehörte zu den durchaus gut aussehenden, aber unauffälligen Männern, deren Namen und Gesicht man vergisst, sobald man ihnen den Rücken zuwendet. Er hatte irgendetwas im diplomatischen Dienst zu tun. Was genau, wusste keiner. Und es interessierte auch keinen. Was wissen Sie von Gravonien, Freund Felix? Nicht viel. Ein zu Recht weitgehend unbekanntes kleines Land auf dem Balkan. War im Krieg zunächst neutral, hat sich dann fix auf die richtige Seite geschlagen. Gehört also zu den Siegermächten. Erst vor ein paar Wochen beim Frieden von Ney hat man Gravonien eine sehr ordentliche Kriegsentschädigung zugesprochen. Und wissen Sie auch, wie Gravonien das Geld anlegen will? Nein. Für die Armee. Ach. Die soll aufgerüstet und modernisiert werden. Ja, verständlich, wenn man eingeklemmt ist zwischen Ungarn, Bulgarien und Serbien. Aber was ist daran interessant für Felix und Co.? Passen Sie auf. Königin Dragina von Gravonien schickt einen engen Vertrauten nach Berlin als inoffiziellen Sonderbeauftragten. Er soll Gespräche mit Rüstungsfirmen führen, Angebote prüfen, sich informieren. Und wer ist der Glückliche? Baron Feschak. Der Hinkelschnauzbart? Von Bukarest bis Biarritz, von Spa bis Monte Carlo, kurz, in der großen Welt war Baron Feschak bekannt und berühmt, ob seines gewaltigen, an den Spitzen zu zwei Kreisen aufgebogenen Schnauzbartes. Feschak ist jetzt in Wien. In 3 Tagen wird er hier in Berlin eintreffen und sein Quartier im Adlon aufschlagen. Er wird übrigens völlig unabhängig von der gravonischen Botschaft operieren. Was die nicht gerade begeistert. Sie haben recht, teuerste Cora. Da ist etwas zu holen. Leben auf fürstlichem Fuß, die Rechnung zahlt Gravonien. Das ist das Wenigste, Freund Felix. Denken Sie an die Waffenfabriken. Der Krieg ist vorbei. Es ist nicht mehr so leicht, lukrative Aufträge einzuholen. Man muss sich bemühen, etwas bieten. Sie bleiben am besten hier und kümmern sich weiter um Ihren gravonischen Botschaftsjüngling, teuerste Cora. Natürlich. Aber ich werde umziehen. Ins Adlon, natürlich. Sie reisen nach Wien, Freund Felix? Natürlich. Gleich morgen. 5 Tage nach jener folgenschweren Tango-Plauderei, am frühen Abend des 15. Oktober 1920, saßen zwei Herren im romanischen Café. Der eine, der für unsere Geschichte weniger, für die deutsche Literatur umso mehr Bedeutung hat, hieß Josef Roth und kam aus Galizien. Der andere war Walter Serner aus Böhmen, Doktor beider Rechte, notorischer Literat mit ausgeprägtem Hang zur Halbwelt. Es gab wieder Zeitungen, was beide Herren sehr freute. Fast 2 Wochen hatten die Drucker in den Berliner Zeitungsbetrieben gestreikt. Schauen Sie, Serner, ich bin Sozialist. Ich bin solidarisch. Ich bin für den Streik. Prinzipiell. Andererseits... Sind wir froh, dass wir im Café wieder was zu lesen haben. Ja, so ist es. Darf ich den Herrn noch etwas bringen? Danke. Ein Glas Wasser. Sehr wohl. Ein Glas Wasser und 2 Zahnstocher. Sie sind zurzeit finanziell auch ein wenig beengt. Serner. Mein lieber Roth, ich bin völlig blank. Wenn kein Wunder geschieht, muss ich bei Walterchen an der Janowitzbrücke eine fette Witwe mit Sparbuch aufreißen. Ein Schicksal schlimmer denn der Tod. Wie wär's denn, entschuldigen Sie das harte Wort, mit Arbeit? Drastisch. Ja, aber unter Umständen unumgänglich. Werfen wir einen Blick ins Tageblatt. Stellenangebote. Viel ist es nicht. Ja, lassen Sie uns mal schauen. Gesucht wird kultivierter Eintänzer mit guter Garderobe und erstklassigen Umgangsformen. Bewerbung unterschrieben. Tanzen können Sie doch, Serner. Und Ihr schwarzer Anzug sieht noch recht gut aus. Ja, also wenn Sie nichts Besseres zu offerieren haben, Roth. Ein Glas Wasser, bitteschön. Danke. Ja, schauen wir weiter. Hier. Privatsekretär gesucht. Aha. Geschicklichkeit, Weltgewandtheit, intime Berlin-Kenntnisse, Bedingungen. Ah ja? Nicht erwünscht Prüderie sowie übertriebene Gewissenhaftigkeit. Kurzfristige, interessante Tätigkeit, hohes Salär. Vorstellung bei Baron Feschack, Hotel Adlon, Suite 101. Was meinen Sie, Sir? Seien Sie so gut, Roth, zahlen Sie meinen Kaffee. Um Himmels Willen, Serner, wie denn? Ich hab doch selber keinen Pfennig. Mangels der nötigen Mittel für ein Taxi oder auch nur die elektrische, begab Dr. Serner sich zu Fuß zum Adlon. Unterwegs im Tiergarten wurde er 7-mal in eindeutiger Absicht angesprochen. Von 3 gewöhnlichen Prostituierten, 1 gestiefelten Domina, 2 jungen Männern und einem undefinierbaren weißgeschminkten Wesen mit Schäferhund. Ah, Berlin, dachte Dr. Serner gerührt. Das ist Flair, das ist Dekadenz, wunderbar. Haben sich viele Herren beworben, war aber der Richtige nicht dabei. Waren sich alle, nur wie soll ich sagen, zu brav. Schauen auch Sie sehr brav aus, Herr Dr. Serner. Mein gediegenes Äußeres täuscht, Herr Baron. Unter dem Gehrock schlägt das Herz eines Bohemian. Ich bin Dichter, müssen Sie wissen. Ich bin Dadaist. Ich bin dekadent. Ferner bin ich Anarchist und amoralisch. Doch, schau her. Dichter sind Sie. Nur was dichten Sie denn so? Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp? Nicht ganz, Herr Baron. Gestatten Sie mir ein kurzes Rezitativ? Bitte. Bodenbepurzelndes Geschirr. Gar so süß soffen Ninalas Lippen Pommery Grenot First. Minkow, ein ganz ein Russischer, derotiert nebengeleisig. Vorüber flappernde Handteller, benützter Busenbläht, blondes, pauschal, Schal. Vielen Dank. Jo, Pommery kenn ich, Busen kenn ich auch. Aber was bitteschön heißt derutiert nebengeleisig? Das ist Dadaismus, Herr Baron. Doch, Herr. Und was ist Dadaismus? Eine Krankheit? Der Ismus aller Ismen, Herr Baron. Ah, doch, Herr. Dr. Serne erläuterte, indem er Auszüge aus seiner Biografie bot. Er berichtete, wie er sich 1914 bei Ausbruch des Krieges nach Zürich ins Exil begeben hatte, wie er dort der dadaistischen Bewegung beigetreten war, wie er vor einem knappen Jahr beim ersten Weltkongress der Dadaisten in Genf nach heftigem Wortwechsel mit seinem Kollegen Tristan Tzara seinen Browning gezogen und 4 Platzpatronen auf Tzara abgefeuert hatte, wie er im Juni 1920 zur internationalen Dada-Messe nach Berlin gekommen war. Um zurück in die Schweiz zu fahren, habe ich kein Geld. Allmählich wird die Situation peinlich. Und deshalb, verehrter Herr Baron, reflektiere ich mit großem Ernst und hoher Dringlichkeit auf die von Ihnen gütigst annoncierte Position. No, sagt sich altes gravonisches Sprichwort, ist Spatz in Hand besser als wie Katz auf weißem Blechdach. Bin ich engagiert? Heiße ich Sie willkommen, Doktor, als meinen neuen Privatsekretär. Danke, Baron. Wie hoch ist das Salär? 5%. Ich verstehe nicht, 5% wovon? Darauf vertraute Baron Feschak Dr. Serne an, mit welchem Auftrag er nach Berlin gekommen war. Vertreter großer europäischer Rüstungsfirmen würden antichambrieren, sagte der Baron. Sie würden die Vorzüge ihrer Waren ins rechte Licht zu rücken suchen und sich für eine wohlwollende Prüfung ihrer Angebote erkenntlich zeigen wollen. Baron Feschaks Augen begannen zu leuchten. Sagt sich altes gravonisches Sprichwort, wenn eine Hand wäscht andere, man benötigt sich viel Seife. Verstehe. Und was habe ich dabei zu tun, Herr Baron? Sie, Doktor, Sie sind die wichtigste Person überhaupt. Sie tun alles, was ein Baron aus altem gravonischen Adel nicht tun kann. Ich rede mit Herren über Waffen, Sie reden mit Herren über Aufmerksamkeiten. Aufmerksamkeiten? Über Geld. Sie lassen sich Umschläge geben, ganz diskret. Sie machen auf, zählen, nehmen 5% für sich, geben mir Rest. Ich weiß von nichts. Sie, Doktor, sind Mittelsmann. Minenhund. Der Mann fürs Grobe. Sagt sich altes deutsches Sprichwort. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Sehr gut, Doktor. Wo logieren Sie? Im Blauen Affen im Osten. Münzstraße, Scheunenviertel, das werden Sie nicht kennen. No bedore, hab nicht das Vergnügen. Gut, Sie kommen morgen früh und fangen an. Ihr Platz ist im Vorzimmer Männersuite. Brauchen Sie Vorschuss? Dringend. 100 Mark. 200. Auch gut, zieht Brieftasche, gibt Scheine. Bitte schön, Doktor. Danke, Baron. Haben Sie keine Angst, dass ich mit dem Geld verschwinde und nicht mehr auftauche? Sind Sie so überzeugt von meiner Ehrlichkeit? Sie sind nicht dumm, Doktor. Davon bin ich überzeugt. Nur ein Dummkopf gibt sich mit 200 Mark zufrieden, wenn er das Vielfache haben könnte. Verstehen wir uns, Doktor? Wir verstehen uns, Baron. An den folgenden 8-9 Tagen fiel ein rundes Dutzend gewichtiger Herren im Adlon ein und begehrte, Baron Feschak zu sprechen. Sie waren alle in dunkle Maßanzüge von konservativem Schnitt gehüllt, trugen unaufdringliche Mappen aus edlem Juchtenleder und rochen nach Kölnisch Wasser, teuren Zigarren und nach Geld. Ihre in Stahl gestochenen Visitenkarten verkündeten ihren Namen und die ihrer Lehnsherren. Da waren unter anderem Herr Philipp Collin aus Schweden von der Firma Bofors, Signor Cretini von Fiat Turin, Pan Chrudalek, Skoda, Tschechoslowakei, Herr Sprüngli aus der Schweiz, Firma Oerlikon, Monsieur Charon von der Fabrique Nationale Liège, Mr. Manderson aus Großbritannien von Vickers Maxim Armstrong und Monsieur Le Petit, Schneider Creusot, Frankreich. La Cravonie, soviel ich weiß, ist sie ein sehr gebirgiges Land. Deshalb glaube ich, unsere ganz neue Gebirgshaubitze auf leicht beweglicher Lafette müsste Monsieur, für bitte sie verschonen Sie mich, Monsieur Le Petit. Keine trockenen Details, bitte schön. Nicht so früh, nicht vor dem Essen. Vielleicht besuchen Sie mich später, Monsieur, irgendwann, bitte. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Monsieur. Oui. In kongenialer Umgebung, bei einem guten Diner zum Beispiel, sind der Baron immer besonders interessiert und aufgeschlossen. Oh. Und bei Borchert in der französischen Straße diniert man besonders gut. Bei Borchert pflegten Hochfinanz und Industrie zu speisen, was nicht ohne Einfluss auf die Preise blieb. Die machten Baron Fischak und Dr. Serner allerdings keine Kopfschmerzen. Sie dinierten ausgiebig und mit Vergnügen. Monsieur Le Petit zahlte. War Essen exzellent, was, Doktor? Extraordinär, Herr Baron, exorbitant. Nicht wahr, Monsieur? Oui, oui. Um auf unsere Gebirgsaubitze zurückzukommen. Oh, Le Petit, was sind Sie doch für ein, wie sagt man, Sauergefäß? Sauertopf, Herr Baron. Sauertopf, Igan. Immerzu wollen Sie nur sprechen von langweiligen Obizen. Wissen Sie was? Zahlen Sie Rechnung. Und dann gehen wir woanders hin. Wir wollen uns amüsieren. Sagt sich altes gravonisches Sprichwort, friss heut Kaviar, denn morgen frisst dich Wurm. Zähneknirschend stimmte Monsieur Le Petit zu. Und das Trio begab sich per Taxi in die von Dr. Serner empfohlene Kakadu-Bar in der Joachimsthaler Straße. Hier verkehrten die reichsten Männer und die schönsten Frauen Berlins. Hier spielte ein renommiertes Tanzorchester. Hier gab Schönheitstänzerin Sally de Reit ihre Kunst und ihren Körper zum Besten. Wie gesagt, unsere Gebirgsaubitze ist gerade für Sie. Die hören Sie auf. Trinken Sie Champagner, trinken Sie Cocktails, tanzen Sie, schauen Sie die Frauen. Nodita, auf der Tanzfläche mit Leutnant Robosch, Militärattaché von unserer Botschaft. Und die schlanke, schwarze in rotem Kleid. Ist sie nicht wunderbar? No, was ich sage, Doktor, wer ist das? Senorita Dolores Maria Alcantara de Vargas, Herr Baron. Eine reiche Südamerikanerin. Egen. Jo, Mama, was für ein Raseweib. Sie entschuldigen mich, meine Herren. Als Baron Fischak einem menschlichen Bedürfnis folgend sich für kurze Zeit entfernte, hatte Dr. Serner Gelegenheit, Monsieur Le Petit einige nützliche Hinweise zu geben. Seien Sie überzeugt, Monsieur. Herr Baron sind an Ihrer Gebirgshaubitze in hohem Maße interessiert. Das kann ich nicht finden. Doch, doch. Glauben Sie mir. Außerdem besteht großes Interesse an Ihrem leichten Tank und an Maschinengewehren jeder Größe. Wirklich? Aber unter uns, Monsieur. Herr Baron haben bereits vielversprechende Angebote vorliegen. Von Vickers, von Oerlikon. Ich schlage vor, Sie stellen ein Portfolio zusammen. Technische Daten, Preislisten etc. Tun alles in einen Umschlag und diesen übergeben Sie mir morgen im Adlon. Und wenn Sie sich ein bisschen Mühe geben, vor allem beim etc., dann, das verspreche ich Ihnen, Monsieur, dann werden Herr Baron höchst wohlwollend reagieren und seiner Königin entsprechende Empfehlungen geben. Sie können mir folgen, Monsieur. Keine Reichsmark? Nein. Nur harte Valuta? In bar. Sie haben es erfasst, Monsieur. So lief die Sache. Die Herren von der Rüstungsindustrie sprachen vor. Der Baron amüsierte sich. Dr. Serner redete Tacheles. Umschläge wechselten den Besitzer. Und die geheime Kasse des Barons füllte sich. Wie auch in geringerem Maße die des Dr. Serner. Auf solch angenehme Weise vergingen einige Tage. Abend des 26. Oktober 1920 verließen Baron Fischak und Dr. Serner die Suite, um zu dinieren. Dieses Mal ausnahmsweise allein und auf eigene Kosten. Taxi! Taxi! Steigen Sie ein, meine Herren. Wo soll's hingehen? Zu Horcher, Lutherstraße. Ist gemacht. Über den Leipziger Platz. Oh, bitte fahren Sie, wie Sie wollen. Mag sowieso. Die Fahrt ging durch die Wilhelmstraße, über Leipziger und Kemperplatz, Tiergartenstraße, Friedrich-Wilhelm-Straße, Lützow-Platz zur Kleiststraße. Aber von dort bog der Chauffeur nicht in die Lutherstraße ein, sondern fuhr weiter geradeaus zum Wittenbergplatz. Dr. Serner begann unruhig zu werden. Als es dann immer weiter nach Westen ging, die Tauentzienstraße und den Kurfürstendamm entlang, klopfte er heftig gegen die Trennscheibe. Wir wollen zu Horcher. Sie fahren falsch. Kehren Sie um. Er reagiert nicht, Baron. Ja. Hier stimmt was nicht. Wir sollten aussteigen. Halten Sie an! Die Tür ist verschlossen. Mähne auch, Doktor. Ich habe meinen Browning in der Tasche, Baron. Mit Platzpatronen? Diesmal nicht. Soll ich... Nein, lassen Sie stecken, Doktor. Bleiben wir ruhig, warten wir ab, was man mit uns vorhat. Nur Mensch ohne Kopf geht mit Kopf durch Wand, sagt sich auch das Sprichwort. Sehen Sie mal durchs Heckfenster, Baron. Das Auto hinter uns. Der gelbe Hispano Suiza H6. Wunderbarer Wagen. Die Frau am Steuer. Ist das nicht Senorita Dolores und so weiter aus Uruguay? Egen, Sie haben recht, Doktor, das ist sie. Und diese Tatsache, mein lieber Freund, beruhigt mich ganz ungemein. Jetzt verstand Dr. Serner überhaupt nichts mehr. Er lehnte sich zurück, verschränkte die Arme und sah abwechselnd den Baron an und aus dem Fenster. Das Taxi hatte den Henriettenplatz erreicht und bog rechts ab in den Kronprinzendamm. Es wurde langsamer. Es hielt vor einem bunt bemalten, beleuchteten Tor mit der Aufschrift Luna Park. Der Fahrer drückte einen Knopf, die Trennscheibe bewegte sich einige Zentimeter nach unten. So, alle aussteigen, Endstation. Ja, aber die Tür... Jetzt geht sie auf. Meine auch. Hier ist was für Sie. Lesen Sie sich das mal gut durch. Dr. Serner nahm das Blatt Papier, das der Fahrer durch den Schlitz über der Trennscheibe geschoben hatte. Er zuckte die Achseln, der Baron desgleichen. Beide stiegen aus. Kaum standen sie auf dem Pflaster, als der Fahrer plötzlich Gas gab, das Taxi fuhr mit einem Ruck an und verschwand in einer dunklen Seitenstraße. Mysteriöser und mysteriöser, dachte Dr. Serner. Ein Handzettel. Ein ganz gewöhnlicher Reklame-Handzettel. Und was steht darauf? Versäumen Sie keinesfalls, die neue kubistische Berg- und Talbahn im Berliner Lunapark zu besuchen. Lassen Sie sich in rasender Fahrt durch die bizarre Welt des Dr. Caligari schleudern. Das ist modern, das ist einmalig, das ist sensationell. Das müssen Sie sehen, das müssen Sie erleben. Baron, wo wollen Sie denn hin? Nur zur Berg- und Talbahn natürlich. Wir sollten der so überzeugend formulierten Aufforderung folgen. Bunte Lampions, laute Musik und entschlossene Menschen, die sich noch einmal so richtig amüsieren wollten, bevor die nächste Sintflut kam. Karussells und Schiffschaukeln, ein Lilliputanerdorf, ein Hippodrom, der eiserne See, auf dem bunte Autoscooter segelten. Und dann ragte ein verzerrtes, verdrehtes, verrücktes Gebirge aus Pappmaché auf. Gezackt, schief, in grellen Rot, Gelb und Lilatönen. Es war eine Szenerie, die eher an Metropolis erinnerte als an Caligari. Auf diesen Gedanken kam Dr. Serner allerdings nicht, vermutlich, weil Fritz Lang seinen Film erst in 6 Jahren drehen würde. Baron Fischak und Dr. Serner zahlten ihren Obolus und nahmen in einem der 4-sitzigen Wagen Platz. Schon zeigte eine Glocke den Beginn der Fahrt durch die kubistischen Kulissen an. Da wurden auch die beiden freien Sitze hinter ihnen belegt, von 2 Herren in dunklen Mänteln, mit hochgeschlagenen Kragen und in die Stirn gezogenen Hüten. sehen Sie uns die ungewöhnliche Form der Einladung und den noch ungewöhnlicheren Ort unseres Treffens nach, Herr Baron. Aber im Adlon konnten wir Sie beim besten Willen nicht aufsuchen. Ja, warum nicht? Da sitzt der Feind. Alliierte Militärkontrollkommission, zu gefährlich. Gestatten Sie, dass wir uns vorstellen. Müller ist mein Name und dieser Herr heißt Schulz. Von Schulz. Denn schon. Herr Müller wirkte glatt und gewandt. Womöglich ein Diplomat oder ein hoher Beamter, dachte Dr. Serne. Sein Kamerad war das ganze Gegenteil. Eckig, zackig, steif und schnarrend. Auch ohne die Druckstelle auf dem rechten Backenknochen, wie sie nur die jahrelange Benutzung eines Monokels hinterlässt, hätte in ihm jeder den preußischen Offizier alter Schule erkannt. Sie werden sich fragen, was wir von Ihnen wollen, Herr Baron. Diese Frage liegt in der Tat nahe, Herr Müller. Sie wissen, dass das unzählige Versailler Diktat uns Deutschen unerhörte militärische Einschränkungen auferlegt. Ein Heer von nur 100.000 Mann, keine Tanks, keine U-Boote, keine Flugzeuge. Kastrieren wollen Sie uns! Wehrlose Schlappschwänze wollen Sie aus uns machen? Ein eklatantes Unrecht. Oder was meinen Sie, Herr Baron? Ich bin Ausländer, Herr Müller, und ich komme aus einem Land, das Krieg gegen Sie geführt hat, ob ich nun Ihnen zustimme oder nicht. Was haben die Bedingungen von Versailles mit meiner Person zu tun? Sehr viele, Baron! Wenn das Deutsche Reich offiziell nicht aufrüsten dürfe, sagte der Herr, der sich Müller nannte, dann müsse es dies eben inoffiziell tun, schwarz sozusagen, weshalb man ja auch von der schwarzen Reichswehr spreche. Wie könne dies geschehen? Am besten so, dass ein anderes Land sich verpflichte, angeblich für den eigenen Gebrauch erworbene Rüstungsgüter unter der Hand an Deutschland weiterzugeben. Verstehe ich Sie richtig? Ich soll für Sie Waffen einkaufen. Tanks, Flugzeuge. Und U-Boote. Kaufen Sie, was Sie können, Baron. Und zweigen Sie davon für uns ab, was Sie nicht unbedingt brauchen. Soll Ihr Schaden nicht sein. Eine erkleckliche Maklergebühr. Geld ist da, massenhaft. Deutsche Wirtschaft steht hinter uns. Stilles Krupp. Was sagen Sie, Herr Baron? Sie gestatten, dass ich mir Ihr überraschendes Angebot in Ruhe überlege. Versteht sich! Bedingt bis Freitag. 3 Tage. Wir hoffen sehr, dass Sie auf unseren Vorschlag eingehen, Herr Baron. Das wäre gut für uns. Und gut für Sie. Vor allem Maul halten! Sie haben von der Organisation Konsul gehört, Herr Baron. Konsul? Ist das nicht ein Geheimbund von Mördern und Terroristen? Ach, Terroristen? Quatsch! Idealisten, Patrioten! Unsere Freunde von der Organisation Konsul beschäftigen sich auf ihre ganz spezielle Weise mit Personen, die zu viel reden. Verräter, Verfallen der Feme! Das ist unser Wahlspruch. Denken Sie daran. Ob Baron Feschak daran dachte und was er überhaupt von der ganzen mysteriösen Angelegenheit hielt, das sagte er Dr. Serner nicht. Was er sagte war, er werde in Kürze in 2 oder 3 Tagen abreisen. Der nächste Tag, Mittwoch, der 27. Oktober, ging vorbei, ohne dass etwas Bemerkenswertes geschah. So jedenfalls dachte Dr. Serner, als er, es war schon nach 11 Uhr abends, seinen Platz im Vorzimmer des Barons verließ und den anschließenden Garderobenraum betrat, wo er sich mit Hut und Mantel versah, um sodann sein bescheidenes Quartier im Blauen Affen anzusteuern. Dr. Serner irrte. Er befand sich noch im Garderobenraum, als er hörte, wie die Tür zum Hotelflur aufgerissen wurde. Anschließend hörte er, wie mehrere Personen in offenkundig robustem Schuhwerk das Vorzimmer durchquerten und in Baron Feschaks Salon eindrangen, wobei sie in einer Dr. Serner nicht geläufigen Sprache konversierten. Dies erschien Dr. Serner verdächtig. Leise und vorsichtig trat er zurück ins Vorzimmer Und als er dort feststellte, dass die Tür zum Salon ein wenig offen stand, schlich er heran und spähte durch den Spalt. Er sah zwei kräftige Männer, die mit allen Anzeichen der Erleichterung einen Schrankkoffer auf dem Smyrner Teppich abstellten. Er sah Leutnant Drumosch, den krawonischen Militärattaché, mit einer neuen Walter Modell 8 in der Hand. Und er sah seinen Arbeitgeber, der die Hände in den Taschen seiner eleganten Hausjacke, die Eindringlinge, gelassen musterte. Ein unerwartetes Vergnügen, Leutnant. Ich bin sicher, Sie werden mir gleich eine Erklärung für Ihren späten Besuch geben. Die Erklärung, verehrter Herr, befindet sich in diesem Koffer. So? Na, dann seien Sie doch so freundlich und lassen Sie sie heraus. Nichts, was ich lieber täte. Papnik, Krolov, aufmachen! Der Schrankkoffer wurde geöffnet und heraus trat ein Mann, den Dr. Serner einerseits nicht kannte, obwohl er ihm andererseits äußerst bekannt vorkam. Aber als der Unbekannte aus dem Koffer an seinen lächelnden Arbeitgeber herantrat und ihm in die Augen sah, fiel es Dr. Serner wie Schuppen von den Augen. Der Mann aus dem Koffer sah aus wie Baron Feschak. Nur dass auf seiner Oberlippe statt des berühmten Henkelschnauzbarts lediglich ein paar traurige Stoppeln sprossen. Leutnant Drumosch wies auf den Koffer entsprungenen. Darf ich vorstellen? Baron Feschak. Ich bin Baron Fäscher. Nein, ich. Ach wirklich, wo ist denn Ihr Schnurrbart? Den haben Sie mir abrasiert vor 2 Wochen in Wien. Sie haben mir was in den Martini getan und als ich aufwachte, war ich geschoren und steckte in einer Zwangsjacke. Na, das erstaunt mich ganz und gar nicht. Natürlich nicht. Weil Sie mich in das Privatsanatorium eingeliefert haben, unten, im finstersten Tirol, wo die Eingeborenen entweder debil sind oder mit einem Kropf behaftet. Oder beides. Und weil Sie den Ärzten gesagt haben, ich sei ein gefährlicher Irrer, der sich einbildet, der bekannte Baron Feschak zu sein. Und, war das etwa falsch? Aber Sie haben sich verrechnet, Herr, wie immer Sie heißen. Wenn Sie mich schon nicht Feschak nennen wollen, wie wäre es dann mit Fedor? Nein. Ferdinand? Zu lang. Felix. Nennen Sie mich einfach Felix. Sie haben mich unterschätzt, Herr Felix. Ich konnte mich befreien und nach Berlin durchschlagen. Ich ging sofort zu unserer Botschaft, berichtete, was mir zugestoßen war. Und Sie haben dem Mann geglaubt, Leutnant Drumosch. Baron Feschak konnte uns zweifelsfrei von seiner Identität überzeugen. Womit sich die Frage erhob, wer ist der Mann, der seit fast 2 Wochen als Baron Feschak im Adlon residiert? Ja, wer? Ein Schwindler. Ein Betrüger, ein Hochstapler. Der Kerl, der versucht hat, mich aus dem Weg zu schaffen, um meine Stelle einzunehmen. Sie, Herr Felix. Aber jetzt ist Ihr Spiel aus, jetzt bin ich am Zug. Offensichtlich. Und wie stellen Sie sich den weiteren Verlauf der Angelegenheit vor? Ganz einfach. Der echte Baron bleibt hier und nimmt seinen rechtmäßigen Platz ein. Bis sein Schnauzbart nachgewachsen ist, wird er mit einem Falschen vorlieb nehmen. Vielleicht sind Sie so gütig, Herr Felix, und überlassen ihm Ehren. Darüber ließe sich reden. Niemand wird was merken. Es wird kein Aufsehen geben. Das wäre ja noch schöner, wenn bekannt wird, dass ein anderer höchst erfolgreich Ihre Rolle gespielt hat. Wie stehen Sie dann da, Herr Baron? Wie steht Krawonien da? Dr. Serner lauschte gebannt. Sollte er eingreifen? Ein Dr. Juris mit einem Browning, wieder 4 entschlossene Männer, die zweifellos alle bewaffnet waren? Dr. Serner war kein Feigling, aber er war auch kein Idiot. Er beschloss, vorerst abzuwarten. In seinem Kopf begann eine zunächst noch vage Idee Gestalt anzunehmen. Und was, meine Herren, haben Sie mit mir vor? Auch das ist ganz einfach, Herr Felix. Baron Feschak bleibt hier. Sie kommen in den Koffer. Wir nehmen Sie mit. Das Weitere findet sich. Kurz und ungut, Sie lassen mich verschwinden. So könnte man es in der Tat ausdrücken. Verständlich, aber unüberlegt. Sehen Sie, in den 13 Tagen, da ich die Ehre hatte, Ihren Namen zu führen, Baron, in dieser Zeit habe ich ja nicht gefaulenzt. Im Gegenteil, ich habe gearbeitet, hart gearbeitet. Für Sie, Baron Feschak. Und für Krawonien. Und damit gab der Mann, der sich Felix nennen ließ, seinen Besuchern einen kurzen Überblick über seine Aktivitäten als Fischer. Zwei Tatsachen ließ er dabei unerwähnt. Die kuriose Unterredung am gestrigen Tag im Lunapark und dass er einen Sekretär angeheuert hatte. Umso bereitwilliger berichtete er von den Umschlägen und was sie enthalten hatten. In Summa knapp 100.000 Dollar. Die gehören mir. Wo ist das Geld? Sicher verwahrt. Wir werden Sie zum Reden bringen, Herr Felix. Verlassen Sie sich darauf. Oh, das bezweifle ich nicht, meine Herren. Ich rate Ihnen jedoch, nichts zu überstürzen. Oder wollen Sie auf zusätzliche 50.000 Dollar verzichten? 50.000? Zusätzlich? Was heißt das? Sie haben von Sir Basil Zaharoff gehört, meine Herren? Wer hatte nicht von Zaharoff gehört? Ein Mann, der aus der Gosse gekommen war und sich zum bedeutendsten Waffenhändler und Waffenschieber des Jahrhunderts hochgearbeitet hatte. Ein Puppenspieler, der ganze Regierungen tanzen ließ. Und diese notorische Persönlichkeit, so sagte Felix, werde am nächsten Vormittag bei ihm vorsprechen, um einen bei einer früheren Unterredung ausgehandelten Vorvertrag unterzeichnen zu lassen. Dabei sollte ein Umschlag mit 50.000 Dollar den Besitzer wechseln. Eine solche Summe wollte Baron Fischack sich natürlich nicht entgehen lassen. Schließen wir ein Abkommen, Herr Felix. Gern, Herr Baron. Sie werden morgen Zaharoff empfangen. Sehr vernünftig. Zaharoff ist misstrauisch. Einen Baron Fischack, der auch nur ein wenig anders aussieht als der, den er vom Vorgespräch kennt, würde er kaum akzeptieren. Wenn Zaharoff gegangen ist, werden Sie die 50.000 Dollar uns geben. Dazu die 100.000, die Sie bereits haben. Und was kriege ich? Sie können gehen, Herr Felix, frei und unangefochten, wohin Sie wollen. Wenn Sie keine Schwierigkeiten machen, können wir Ihnen unter Umständen, möglicherweise, etwas Reisegeld überlassen, vielleicht so 500 Dollar als Bonus gewissermaßen. Einverstanden? Nun, was bleibt mir anderes übrig? Dr. Serner war erstaunt. Von einem Vorgespräch mit Zaharoff wusste er ebenso wenig wie von einem Termin am nächsten Tag. Wollte Felix nur Zeit gewinnen oder steckte mehr hinter seinem Märchen? Jetzt, da wir uns gütlich geeinigt haben, könnten Sie Ihre Möbelpacker samt Schrankkoffer doch nach Hause schicken. Sie brauchen sie nicht mehr. Oh nein, Herr Felix, der Koffer bleibt hier, damit Sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Oh, trauen Sie mir nicht. Nicht im Mindesten. Darum bleiben wir alle hier. Bis morgen. Der Baron und ich werden Sie im Auge behalten, Herr Felix. Kralov bezieht unten in der Halle Posten und Papnik geht ins Vorzimmer und bewacht die Tür zum Flur. Für Dr. Serner wurde es höchste Zeit zu verschwinden. Leise, aber schnell schlich er durchs Vorzimmer, aus der Tür, über den Flur zum Lift. Doch er fuhr nicht nach unten zum Ausgang, er fuhr nach oben, in den zweiten Stock. Hier klopfte er, bestimmt, aber nicht laut, an die Tür von Zimmer 201, das, wie aus der Nummer zu ersehen, direkt über Suite 101 liegt. Dr. Serner hatte zwei und zwei zusammengezählt. Seine Idee hatte feste Konturen angenommen. Jetzt setzte er kurz entschlossen alles auf eine Karte. Er klopfte wieder. Er klopfte zum dritten Mal. Dann ging die Tür auf und vor ihm stand, in einem knappen champagnerfarbenen Seidennegligé, Dolores Maria Alcantara de Vargas, die stadtbekannte südamerikanische Schönheit. Aber Dr. Serner wusste, dass sie nicht die war, für die sie sich ausgab. Gnädige Frau, Sie sind Co. Bitte wer? Co von Felix und Co, dem berühmten Duo. Ich sage nur Ikonen-Co in London. Sie haben davon gehört? Gnädige Frau, Ihr Partner schwebt in großer Gefahr. Sie sind ein kluger Mann, Dr. Serner. Und, wie ich hoffe, ein vertrauenswürdiger. Treten Sie ein. Schließen Sie die Tür. Nehmen Sie Platz. Nehmen Sie einen Cocktail. Dr. Serner nahm den offerierten drei Martini entgegen, ließ ihn jedoch, obschon er durchaus kein Kostverächter war, unberührt. Es drängte ihn, seiner schönen Gastgeberin Bericht zu erstatten. Doch dies erwies sich als unnötig. Ich bin informiert, Dr. Serner. Ich habe wie Sie alles gehört und gesehen. Ja, wie denn? Ich meine, wo? Auf dem Balkon vor der Suite. Auf dem Balkon? Sehen Sie, Doktor, im Unternehmen Fischack habe ich zwei Aufgaben übernommen. Ich halte den Notausgang offen, die Hintertür, wenn Sie so wollen. Mhm. Und ich halte Verbindung zur Gravonischen Botschaft, um meinen Partner notfalls warnen zu können. Mhm. Als Leutnant Drummisch mir vorhin sagte, übrigens ein hinreißend gut aussehender Mann, oder? Das, gnädige Frau, liegt im Auge des Betrachters, beziehungsweise der Betrachterin. Mhm. Naja, jedenfalls sagte er mir, der echte Baron sei plötzlich aufgetaucht. Sobald ich allein war, eilte ich zum Telefon. Doch es war vergebens. Na, der Streik der Telefonistinnen. Es gab keine Verbindung. Und als ich schließlich selbst das Adlon erreichte, waren die Gravonier bereits eingetroffen. Was sollte ich tun? Ich ließ mich von meinem Balkon auf den der Suite 101 hinunter. Soeben bin ich wieder nach oben gestiegen. Gnädige Frau, ich bin sprachlos. Im Negligé? In meiner Wäsche. Beim Fassadenklettern erweist sich ein Abendkleid als denkbar ungeeignete Toilette. Es ist ein ungewöhnlich warmer Abend. Für Oktober. Glauben Sie, die Gravonier werden das Abkommen mit ihrem Partner einhalten? Natürlich nicht. Gravonier sind nachtragend und rachsüchtig. Sie wollen das Geld und Felix. Aber sie werden beides nicht bekommen. Und wie, wenn ich fragen darf, gnädige Frau, wie wollen Sie das verhindern? Morgen, Dr. Serner. Jetzt gehen wir schlafen. Ja. Keine Sorge. Alles ist besprochen, geplant, geregelt. Wir bräuchten nur noch einen Saharov. Sie haben ihn, gnädige Frau. Ach, ich hoffte, Sie würden so reagieren. Danke. Ach, könnten Sie noch etwas für uns tun? Wenn es in meiner Macht steht? Sie haben doch Beziehungen zur Presse. Ja. Rufen Sie eine Morgenzeitung an. Jetzt gleich. Mhm. Sagen Sie, die Schwarze Reichswehr habe vom gravonischen Sondergesandten Baron Feschak verlangt, er solle vertraglich verbotene Waffen für sie kaufen. Ein Ansinnen, das der Baron empört von sich gewiesen habe. Ja. Quelle sei der Baron selbst. Morgen früh muss das in der Zeitung stehen. Verlassen Sie sich auf mich, gnädige Frau. Und dann legen Sie sich hin. Nehmen Sie das Sofa. In dieser Nacht schaute Dr. Serner wunderbare Dinge. Die Herren Müller und von Schulz tanzten eng umschlungen Tango auf einem U-Boot. Zwei Barone Feschak zogen sich in einem offenen Schrankkoffer heftig an ihren Schnauzbärten. Und eine hinreißende Hochstaplerin in seidener Spitzenwäsche stieg über die Balkonbrüstung, um ihm auf seinem einsamen Sofa Gesellschaft zu leisten. Als sie ihm so nahe war, dass er alle ihre Grübchen sehen konnte, wachte Dr. Serner auf und stellte mit Bedauern fest, dass er geträumt hatte. Der neue Tag war angebrochen. Donnerstag, der 28. Oktober 1920. Wissen Sie eigentlich, wie Sir Basil Zaharoff aussieht, Doktor? Tja, schon recht alt. Hm? Mitte 60. Und verlebt. Das heißt, Sie kriegen Falten. Und Ringe unter die Augen. Oh. Trägt er einen Bart? Ich weiß nicht. Egal. Wenn nicht, dann sollte er einen tragen. Einen grauen Spitzbart. Halten Sie still, Doktor. So. Sehr schön. Hä? Pünktlich um 10 klopfte Sir Basil Zaharoff, der international bekannte Waffenhändler, an die Tür zu Suite 101. Baron Feschak alias Felix öffnete. Er war allein, so schien es. Doch dem falschen Zaharoff fiel auf, dass die Tür zwischen Salon und Schlafzimmer nicht völlig geschlossen war und dass hinter ihr ab und zu leise Geräusche vernehmbar wurden. Eingedenk des weisen Spruchs »Zeit ist Geld« kamen beide Herren gleich zur Sache. Zaharoff präsentierte dem Baron den besprochenen Vorvertrag. Dieser las ihn sorgfältig durch und wusste nun, was er zu tun hatte. Er unterschrieb und im Gegenzug holte Zaharoff einen prall gefüllten Umschlag aus der Tasche. Bitte sehr, die vereinbarte Summe. Zählen Sie nach. Das wird wohl kaum nötig sein. Zählen Sie nach, Baron. Better safe than sorry. Wenn Sie darauf bestehen, Sir Basil, ja. 10, 20, 30, 40, 50, 50.000 Dollar. Korrekt wie nicht anders zu erwarten. Und jetzt tun wir Ihren Umschlag in den Bandsafe zu seinen Brüdern. Wir nehmen diese wunderschöne helle Landschaft vom Nagel und voilà, der Safe. Rein mit dir. Damit wäre alles geregelt, Baron. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden... Aber, lieber Freund, wollen Sie denn nicht mit mir frühstücken? Oh, bedauere sehr. Ein weiterer wichtiger Termin. Dann kann ich wohl nichts mehr anderes für Sie tun, als Sie zur Türe geleiten, Sir Basil. Habe die Ehre. Thank you very much. Hat mich gefreut. Ganz in Gedanken trat Baron Fischak mit seinem Gast vor die Tür. Ganz in Gedanken zog Sir Harrow einen Schlüssel aus der Tasche und schloss die Tür zu Suite 101 von außen ab. Dann eilten beide, nicht in Gedanken, vielmehr hellwach, in den zweiten Stock, wo sie in Zimmer 201 bereits erwartet wurden. Und hier verwandelten sie sich, entbartet und abgeschminkt, in zwei dienstbare Geister. Aus Dr. Serner wurde durch Mütze, Stiefel und Uniform ein hochherrschaftlicher Chauffeur. Felix warf sich in die himmelblaue Jacke eines Adlon-Pagen. Wenige Minuten später erschien Signorita Dolores Maria Alcantara de Vargas in der Halle des Hotels, gefolgt von ihrem Chauffeur und einem Pagen, der ihren Handkoffer trug. Jetzt haben unsere Freunde in Suite 101 sicher gemerkt, dass der Wandsafe nur einen einzigen Umschlag enthält. Und dass darin keine Dollars sind, sondern Zeitungspapier. Ich frage mich, der Empfangschef. Ich höre, gnädige Frau wollen uns verlassen, wie überaus bedauerlich. Ich hoffe, Sie haben Ihren Aufenthalt bei uns im Adlon genossen. Gracias, das habe ich. Die Rechnung, ich werde begleichen, wenn ich erlasse mein Gepäck holen. Selbstverständlich, gnädige Frau. Wie gnädige Frau wünschen. In diesem Augenblick betraten drei Männer die Halle. Herr von Schulz und zwei bleiche Jünglinge. Herr von Schulz wirkte nicht erfreut. Er trug in der linken Hand den Berliner Lokalanzeiger. Die rechte steckte, wie auch bei seinen Begleitern, unter dem Mantelaufschlag. Zielstrebig schritten die drei zum Lift. Es seltsame Typen. Sind irgendwie unheimlich, finden Sie nicht? Ja, in der Tat, gnädige Frau. Vielleicht sollte ich die Polizei anrufen. Geht denn das Telefon wieder? Gewiss, gnädige Frau. Der Streik ist zum Glück vorbei. Dann tun Sie's. Wer weiß, was die vorhaben. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Guten Morgen. Vor dem Hotel stand ein gelber Hispano Suiza H6. Beflissen riss der Chauffeur die Tür auf. Seine Herrin stieg ein, gefolgt vom Pagen mit dem Koffer. Der Chauffeur schloss die Tür, setzte sich hinters Steuer. Plötzlich hob er den Kopf. Im Adlon war ein Schuss gefallen. Die drei im Hispano Suiza sahen sich an und lächelten. Der Wagen fuhr an, rollte durchs Brandenburger Tor, die Charlottenburger Chaussee entlang. Eine Viertelstunde später hielt der Hispano-Suiza am Bahnhof Zoologischer Garten. Mein lieber Doktor, hier steigen Sie aus. Sie waren uns eine große Hilfe. Danke. Könnten Sie sich unter Umständen vorstellen, Ihre Firma zu erweitern? Ich würde gerne mit Ihnen zusammenbleiben. Um mit Schiller zu sprechen... Ich sei gewährt, mir die Bitte. In unserem Bunde der Dritte? Es tut uns leid, Doktor, aber das wird nicht gehen. Felix und Co. sind ein Duo, kein Terzett. Und so soll es bleiben. Sie werden Ihren eigenen Weg machen, Dr. Serner. Bestimmt. Was wollen Sie jetzt tun? Ich weiß noch nicht. Vielleicht gehe ich nach Südamerika? Die Unterwelt von Rio... Die Tango-Kneipen in Buenos Aires. Die Pampas von Uruguay. Viel Glück, Doktor. Viel Glück. Und ich will natürlich schreiben. Was Dr. Serner, wie man weiß, denn auch tat. Im nächsten Jahr erschien sein erstes Buch, Zum blauen Affen. Eine Sammlung von Grotesken über Kriminalität und Dekadenz, über Hochstapler, Ganoven und Halbweltdamen. Um die Mittagszeit bot sich einem zufälligen Beobachter, wenn er denn vorübergekommen wäre, auf einer einsamen Lichtung im Grunewald ein ungewöhnliches Schauspiel. Neben einem gelben Hispano Suiza tanzten eine elegant gewandete Dame und ein Mann in blauer Pagenjacke einen Tango. Zu den Klängen aus dem Trichter eines Grammophons, das auf der Kühlerhaube des Wagens stand. Es war ein wunderschöner Herbsttag. Die Sonne schien, der Himmel war nur leicht bewölkt. Wie schön, teuerste Cora. Wir sind mit allem versehen, was wir brauchen. Das Geld in Ihrem Koffer? Ganz genau. $98,522. Ein höchst erfreuliches Ergebnis. Dann das Grammophon, eine Tangoplatte und die Bar im Auto inklusive Eisbox. Apropos. Es wird Zeit, unseren Cocktail zu komponieren. Hm. Haben Sie eine Idee, Freund Felix? Eine Dry-Martini-Variante, denke ich. Als Grundlage roter Wermut. Dazu statt Gin ein Glas Gravonischen Slivovitz. Hm. Ein Spritzer Mokka à la Schwarze Reichswehr. Angostura, bitter wie Berlin im Jahre 1920. Und natürlich eine Olive. Grün wie die Hoffnung. Grün wie der Dollar. Eis? Nicht zu viel. Und wie nennen wir das Ganze, teuerste Cora? Was halten Sie von Tango Berlin? Tango Berlin, Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Cornelius Obonja als Felix und Maren Kreumann als Cora. In weiteren Rollen Christoph Eichhorn, Max Volkert Martens, Martin Seifert, Hans-Peter Hallwachs, Gunter Schoß, Christian Gaul, Andreas Jungwirt, Otto Czarski, Helmut Ahner, Rainer Klute und Rosemarie Fendel als Erzählerin. Besetzung Michaela Ziegler-Heim. Schnitt Sabine Winkler, Ton Thomas Monnerjan, Regieassistenz Gabi Figge, Regie Rainer Klute. Sehr schön. Ich weiß nicht, entschuldige, was ich bin.